Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Wer Feuerstein sagt, denkt an die Steinzeit und vielleicht auch an Fred, Wilma, Barney, die Flintstones aus der alten Zeichentrickserie. Die Geschichte dieser Familie Feuerstein hätte auch gut in Bayern spielen können. Die Region rund um Kelheim in Niederbayern war zur Zeit der Neandertaler ein echtes Feuerstein-Zentrum. Hört ihr das? Klingt ja gut. Der klingt nämlich nicht gut. Wenn man genau hinhört, hört man, dass der ein bisschen scheppert. Und das heißt, der hat einen Riss. Da ist ein Riss und da ist ein Riss. Probier's jetzt mal mit dem da. Der klingt, glaube ich, besser. Klingt ganz anders, gell? Und da weiß ich, da ist kein Riss drin. Und das kann man dann viel besser bearbeiten. Den anderen, wenn ich bearbeiten würde, dann würde ich wissen, dass man der irgendwann einmal beim Bearbeiten auseinanderbricht. Und wenn man viele Feuersteine hat, dann muss man natürlich also auch auswählen und sucht sich die guten aus. Und das macht man mit, unter anderem mit dieser Klangprobe. Und wenn die gut klingen, dann nimmt man mit. Und wenn nicht, dann haben sie es auch in der Steinzeit gleich wieder weggeschmissen. Da gibt es dann große Müllhalden, könnte man sagen, wo die das in der Steinzeit schon aussortiert haben. Lothar Breinl arbeitet am Landesamt für Denkmalpflege in Regensburg. Als Grabungstechniker stößt er oft auf Feuersteinbrocken oder auch auf Werkzeuge und Waffenteile aus Feuerstein, wenn er den Untergrund künftiger Baustellen nach möglichen archäologischen Funden absucht. Die Feuersteinfundstücke bringt er in Museen, zum Beispiel ins Archäologische Museum der Stadt Kelheim. Die unbehauenen Feuersteinbrocken dagegen landen in einer seiner Holzkisten. Und mit diesen geologisch-archäologischen Schatzkisten zieht er bei seinen Vorträgen und Workshops vor allem die Kinder in den Bann. Die Menschen haben da mit den Steinen Feuer gemacht. Noch was, was ganz wichtig war? Messer, glaube ich. Auch Werkzeuge und Waffen. Und meinst du, da kann man jeden Stein hernehmen? Feuersteine. Weißt du, warum das Feuersteine sein müssen? Da hat man nämlich nicht bloß die Messer gemacht, sondern auch Schaber und Kratzer und Pfeilspitzen und Bohrerspitzen und Sicheleinsätze. Alles hat man aus Feuerstein gemacht. Warum hat man da den Feuerstein gebraucht? Man kann den besser zusammenschlagen. Feuerstein war der Grundstein für Werkzeuge und Waffen. Und Feuerstein war der Vorläufer der Streichhölzer. Wenn unsere Vorfahren ohne Gas, Benzin und Strom Feuer machen wollten, dann ist der Feuerstein zwingend erforderlich. Also da braucht man den dazu. Schon in der Keltenzeit, da hat man eben mit diesem Eisen und diesem Stein Feuer erzeugt. Und schon sprühen die Funken und die Augen der Kinder strahlen. Faszination Feuerstein, die Steinzeit als Spielplatz. Entgegen der geläufigen Meinung, man könnte Feuer erzeugen, indem man zwei Feuersteinbrocken aufeinander schlägt, ist immer ein Stück Eisen nötig. Und auch das Brechen der Feuersteine ist eine Kunst. Da kann ich jetzt nicht irgendwie draufhauen, sondern das geht nach ganz bestimmten Regeln, die man halt kennen muss. Jetzt schauen wir mal, ob wir da ein Messer zusammenkriegen. Und? Siehst du, was los ist? Ganz scharf. Da waren die in der Steinzeit auch so scharf drauf, dass sie eben diese scharfen Kanten erzeugen könnten. Im Kelheimer Archäologiemuseum sind die Vitrinen gut gefüllt mit allen möglichen Fundstücken aus heimischem Feuerstein. Die Gegend um Kelheim war eine steinzeitliche Werkzeug- und Waffenschmiede, nur ohne Schmied, weil ohne Eisen. Der Archäologe Dr. Bernd Sorkan ist der Direktor des Museums. Steinzeit wird die Steinzeit deswegen natürlich genannt, weil das Hauptmaterial, das man in der Steinzeit verwendet hat, Stein war, aus dem man die Geräte hergestellt hat. Plapsig könnte man natürlich auch sagen, vielleicht Holzzeit hat man auch genommen, aber die Steine, die haben sich halt über die Jahrtausende oder Jahrzehntausende hinweg erhalten und das organische Material ist weitgehend vergangen. Und das meiste, was man aus der Steinzeit eben findet, als Hinterlassenschaften sind Steinartefakte. Und darunter ist ein sehr hoher Anteil an Feuersteinen, einfach weil dieser Feuerstein sich sehr schön bearbeiten lässt im Vergleich zu anderen Materialien und deswegen ein ganz beliebtes Rohmaterial gewesen ist, um Werkzeuge herzustellen. Hunderte Feuersteinfunde, Archäologen sprechen von Inventaren, werden im Museum ausgestellt und erläutert. Sägen, Keile, Bohrer, Schaber, Kratzer zur Bearbeitung von Holz, Stein, Tierhäuten, also Leder oder Knochen. außerdem Klingen und Spitzen für Pfeile und Speere oder Sicheln zum Schneiden von Schilfrohr. Die ältesten Funde, die sind irgendwo so aus dem Zeitraum 180.000 bis 150.000 Jahre in etwa, wären so diese typischen Faustkeile. Und die Landschaft zu der Zeit war völlig anders, als das natürlich heute ist. Weitgehend kein Wald, niederer Bewuchs, so ein bisschen Tundrenlandschaft, Steppenlandschaft. Wasser ist eigentlich Mangelware, außer in den Flusstälern eben. Da laufen dann halt Mammuts rum und Wollnashörner und all solch Ungetier. Höhlenlöwen gibt es und Höhlenbären, Höhlenhyänen und Rentierherden. Und das ist so die typische Jagdbeute für die Menschen in der Altsteinzeit. Je jünger die Feuersteinwaffen sind, umso feiner sind sie auch. Zum einen, weil die Bearbeitung über die Jahrtausende raffinierter wurde, zum anderen, weil die zu jagenden Tiere in der Jungsteinzeit kleiner waren als die in der Altsteinzeit. Diese kleinen Spitzchen, diese Mikrolithen, die für diese Zeit typisch sind, die sind eigentlich der Umwelt geschuldet. Zuvor hat der Mensch in der Eiszeit Jagd auf diese großen Tiere gemacht, Mammut, Wollnashorn oder was auch immer, was man da erwischen konnte. Und die sind eben mit dem Ende der Eiszeit verschwunden, die sind ausgestorben oder hier aus der Gegend ausgewandert. Und die Menschen in dieser Zeit nach dem Klimawandel, die mussten sich an die neue Umwelt anpassen. Es sind andere Tiere eingewandert, Hasen oder Rehe. Man muss sich vorstellen, ein Hasen oder ein Reh kann ich natürlich nicht mit einer Burrpflanze erlegen, das funktioniert nicht. Und so mussten sich die Menschen was Neues einfallen lassen. Und das war eben Pfeil und Bogen. Das Altmühltal, das in Kelheim endet, ist reich an Feuerstein. Die Landschaft sah allerdings in der Entstehungszeit des Hornsteins, wie er in Süddeutschland auch genannt wird, ganz anders aus als heute. Während der Wende vom Jura zur Kreidezeit, etwa vor 145 Millionen Jahren, war die Region eine Meereslandschaft mit Lagunen, etwa so wie heute die Bahamas, erklärt die Geologin Dr. Martina Kölbel-Ebert. Ja, da hatten wir das sogenannte Jura-Meer. Ja, also wir haben ein tropisch warmes Meer mit Riffen, also es sind überwiegend Schwammriffe, ein paar kleine Korallenriffe und dazwischen gibt es dann Becken, in denen dieser Kalkschlamm abgelagert wird. Und je nachdem, ob diese Becken stark mit Sauerstoff gesättigt waren, das heißt, das Meerwasser schön sauerstoffreich war, dann hat es auch Bodenleben, dann wird dieser Kalkschlamm durchgewühlt, dann gibt es eher massive oder so gebankte Kalke. Und wenn Sauerstoffmangel am Boden herrschte, dann bekommen wir diese Plattenkalke. Aber es war ein Meer, ja, ein warmes, tropisches, flaches Meer. Martina Kölbel-Ebert ist die Direktorin des Jura-Museums in Eichstätt. An ihrem Arbeitsplatz ist sie umgeben von Versteinerungen, die vor allem aus Steinbrüchen der Umgebung stammen. Neben dem berühmten Archaeopteryx auch Flugsaurier, Meeresschildkröten, Meeresschlangen oder längst ausgestorbene Raubfische, verewigt in Kalksteinplatten. Kalk wiederum ist die Basis für Feuerstein. Die Zeit, in der Feuerstein entstanden ist, da sind wir noch im Meer im Prinzip. Ja, und zwar tief unter dem Meeresboden. Ja, da kommt immer mehr Schlamm oben drauf und der wird zusammengedrückt und dann fängt das Wasser, was dort gefangen ist, an auszuwandern. Und die einzelnen Gesteinspartikel, also die drücken aufeinander und dort, wo sich Spitzen begegnen, da ist der Druck natürlich am höchsten. Da fängt es zuerst an, sich aufzulösen. Und das heißt, während oben drüber noch die Fische schwimmen, ist dann einige Zehner Meter bis einige hundert Meter unter dem Meeresboden, wird dieser Schlamm schon fest. Ja, und da entsteht ja diese Kieselknollen genauso, wie der Kalkstein dann fest wird. Diese kalk- und kieselartigen Substanzen am Meeresboden bilden praktisch die Hüllen für Feuerstein. Da ist quasi eine verwesende Leiche, die da in diesem Kalkschlamm liegt. Ja, und das verändert das chemische Milieu da ringsherum, wir haben ein chemisches Gefälle und das führt dazu, dass dort rings um diese Leiche die Kieselsäure ausgefällt wird. Und so entsteht quasi eine Kieselsäureknolle im Kalkstein. Also Feuerstein besteht aus Kieselsäure, aus Siliziumdioxid und es gehört eigentlich immer auch der Kalkstein mit dazu. Also man kann geologisch Feuerstein ohne den Kalkstein eigentlich gar nicht denken. Kalkstein ist Calciumcarbonat und Feuerstein kommt eigentlich immer in Knollen im Kalkstein vor. Aus der flüssigen Kieselsäure wird im Verlauf von Jahrmillionen erst eine Art Gel, dann das Mineral Opal und schließlich Stein, den die Menschen irgendwann Feuerstein getauft haben. Diesen Prozess der Verfestigung nennen die Geologen Diagenese. Feuerstein ist also ein Kieselgestein und besteht fast komplett aus Siliziumdioxid. Dieses Siliziumdioxid findet sich auch in Quarz, Obsidian, Feldspat, Ton oder Schiefer und ist ein Hauptbestandteil der Erdkruste. Mit einer Härte von 6,5 bis 7 auf der Mohs-Skala ist Feuerstein ein sehr hartes Gestein. Meistens liegt Feuerstein in Form von Knollen mit Durchmessern von bis zu 30 cm im Sediment. Seltener sind flächige Feuersteinplatten. Neben den Vorkommen im Kalkgestein findet sich Feuerstein auch in Sandstein, Ton- oder Mergelböden und besonders häufig in Kreideablagerungen. In Küstennähe und auf Inseln stößt man oft auf Feuerstein, zum Beispiel auf Helgoland oder Rügen. Wenn durch Wind und Salzwasser die darüberliegenden Gesteinsschichten verwittern, treten Feuersteinbrocken zutage. An der sogenannten Kreideküste auf der Ostseeinsel Rügen fallen Besuchern dunkelgraue Gesteinsbrocken inmitten der weißen, bröckligen Kreide auf. Feuerstein. Der Geologe Dr. Ingolf Stodian vom Nationalpark Jasmund deutet auf die Überbleibsel eines Steinschlags an einem der Strände an der Ostküste der Insel. An dieser Stelle sind im Frühjahr einige Teile heruntergebrochen von der Kreide. Reste liegen noch an der Wand, aber soweit die Brandung das weggeräumt hat, ist es verschwunden, das Kreidematerial. Und es bleiben die Feuersteine drüber, die ja bänderartig in der Kreide sich befunden haben. Und die bilden dann diesen Blockstrand hier, den charakteristischen grauen Blockstrand. Auf der Nordseeinsel Helgoland dagegen ist der Feuerstein rot und wird aufgrund seiner auffälligen Farbgebung gerne für Schmuck benutzt. Feuerstein ist eigentlich alles drin, von weiß bis grau und schwarz sogar fast. Manche sind bräunlich und in der Tat, es gibt auch so ein paar ganz wenig mal leicht rötliche. Das sind meistens irgendwelche Verunreinigungen, die in diesem Gestein drin stecken. Das können organische Verbindungen sein, die das Ganze meistens grau färben oder braun. Das sind dann meistens irgendwelche Eisenoxide. Die Geologin Martina Kölbel-Ebert erklärt, dass Feuersteine aller möglichen Farbnuancen nicht nur auf Inseln und an Küsten anzutreffen sind, sondern bis weit nach Mitteldeutschland hinein. Diese Kreide, richtige Schreibkreide, mit diesen schönen Feuersteinknollen drin, dieses Material wird natürlich von den Gletschern auch nach Süden verfrachtet während der Eiszeit. Und Schreibkreide selber, das ist was ganz Weiches und hält so einen Gletschertransport natürlich nicht aus. Was den Gletschertransport allerdings aushält, das sind die Feuersteinknollen, die da drin sind. Ja. Und die sind wirklich extrem stabil und die werden von den eiszeitlichen Gletschern sehr weit nach Süden angetragen, von diesem Inlandeis, ja, was da vom Nordpol runterkommt. Und das sind natürlich dann sehr auffällige Steine, die man dann auch in den Äckern findet und überall, ja. Die sogenannte Feuersteinlinie, die an der Nordsee beginnt und durch den Teutoburger Wald bis zum Harz und dem Erzgebirge reicht, weist auf die Route der Gletscherwanderungen hin. Feuersteine, die in diesen Gegenden gefunden werden, haben also eine lange und weite Reise hinter sich. Der Feuerstein im unteren Altmühltal hat sich vor Ort im jurazeitlichen Meer abgelagert. Aufgrund des reichlichen Vorkommens hier hatten sich die Menschen der Steinzeit zu wahren Feuersteinspezialisten entwickelt. Zwischen 110.000 und 10.000 Jahren vor unserer Zeitrechnung bewohnten die Neandertaler die Hänge mit ihren vielen Kalksteinhöhlen, wie den Klausenhöhlen bei Essing, die von Wanderern auch heute gerne besucht werden. In den Höhlen war definitiv der Neandertaler drinnen. Das wissen wir einfach durch das Fundinventar, also die Artefakte, die Feuersteinartefakte, die hier auf dem Vorplatz dann ausgegraben werden konnten. Und deswegen müssen wir davon ausgehen, dass diese Höhle also zeitweise vom Neandertaler bewohnt worden ist. Laut dem Kelheimer Archäologen Bernd Sorkan bot das Altmühltal damals beste Lebensbedingungen. Kleine Wälder voll mit Beutetieren, die am Flussufer erlegt werden konnten oder an Engstellen des Tales zusammengetrieben wurden, wie zum Beispiel Waldelefanten. Außerdem reichlich pflanzliche Nahrungsmittel wie Beeren, Pilze, Früchte und Nüsse. Und eben der überlebenswichtige Werkstoff Feuerstein. Unter dichtem Bewuchs von Fichten und Kiefern sind steinzeitliche Bergwerke zu erkennen. Auf einer Lichtung bei Arnhofen im Landkreis Kelheim sieht man noch einige Schächte, die die steinzeitlichen Bergwerksarbeiter in den Boden gegraben haben. Beim sogenannten Duckelbau buddelten die Feuersteinexperten senkrechte, etwa 8 Meter tiefe und 1 bis 2 Meter breite Schächte. Mit ihrem einfachen Werkzeug brauchten 2 Männer schätzungsweise 4 Wochen für einen Schacht. Bernd Sorkan hat jahrelang diese Schächte wieder ausgegraben, analysiert und dokumentiert. Es war ein faszinierendes Bild, es ist ja doch eine große Fläche auch. Und ja, ein bisschen respekteinflößend, wenn man das erste Mal dann so rauskommt. Es sind viele Befunde drin. Es waren ja doch einige 100 Stück auf der Fläche. Zwischen 40 und vielleicht, na, sagen wir mal, ungefähr 100 Hektar könnte das groß gewesen sein. Dann kann man halt hochrechnen, auch auf die Schachtzahlen waren wir bei 18.000. Das ist das absolute Minimum, denke ich. Also summa summarum ist es sicherlich eins der größten Bodendenkmäler, die wir in Deutschland aus der Zeit überhaupt kennen. Und es ist wohl auch das älteste Feuersteinbergwerk in Deutschland. Inzwischen ist das Areal wieder zugeschüttet und renaturiert. Die Feuersteinfundstücke sind größtenteils im Archäologiemuseum in Kelheim zu besichtigen. Feuersteinbrocken liegen nach wie vor auf dem Waldboden herum. Zu erkennen am dunkelgrauen Kern, der hellen Haut und den scharfen Bruchstellen. Das ist jetzt dieser typische Plattenhornstein hier aus diesem Bergwerk, aus Anhofen, mit den feinen Bänderungen dazwischen, außen mit dieser fast weißlichen Rinde drauf. Aber nicht jeder Stein ist natürlich gleich gut. Und das schaut schon so aus, als hätten die Bergleute damals vor Ort schon mal eine grobe Prüfung gemacht und geschaut, ob das Material gut ist, ob der Klang richtig ist, ob der sauber brechen kann. Und dann haben sie es mitgenommen. Und das, was also in ihren Augen durchgefallen ist, das blieb natürlich dann gleich vor Ort. Da hat er keinen Sinn gemacht, das mit nach Hause zu schleppen. In der Jungsteinzeit veränderte sich die Lebensform der Menschen erheblich. Sie zogen nicht mehr als Nomaden über weite Strecken, sondern wurden sesshaft. Erste Landwirtschaften etablierten sich, Wildtiere wurden domestiziert, Wildgräser wurden als Getreide kultiviert und geerntet, mit Sicheln aus Feuerstein. Die Menschen bauten einfache Hütten aus Holz und Schilfrohr, brauchten dafür Sägen und Äxte, ebenfalls aus Feuerstein. Die Sesshaftwerdung war der wesentliche Schritt vom Neandertaler zum modernen Menschen. Da spielt der Feuerstein eine ganz gewichtige Rolle, weil sich da die Werkzeugkultur komplett ändert. Ein Jäger und Sammler, der braucht eine Waffe, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Also ich sage jetzt mal eine Lanze oder Pfeil und Bogen oder einen Speer. Und ein Bauer, der braucht Erntegeräte. Also der braucht irgendwas mit Klingen, mit denen er Halme schneiden kann und sein Getreide zu ernten. Und das ist dann dieser große Sprung in der Werkzeugtechnologie, den man dann sieht. Und da spielt der Feuerstein insofern eben die große Rolle, dass man dann natürlich auch größere Mengen braucht. Das ist mit der Grund, der wahrscheinlich darin mündet, dass dann also solche Bergwerke entstehen, wo man den Feuerstein auch gezielt abbaut. Unter einer dünnen Humusschicht liegen Sand und darunter Tonlagen. Darin befinden sich die Hornsteinknollen. Die Bergarbeiter mussten sie nur aus dem lockeren Gestein klauben und an die Erdoberfläche bringen. Dort wurden sie weiterverarbeitet und auch weiter transportiert. Arnhofer Hornstein wurde sogar im Stubaital entdeckt. Vor allem entlang von Flüssen tauchen die niederbayerischen Feuersteine auf, an Saale und Mittelelbe, im Rhein-Main-Gebiet, aber auch in Böhmen oder der Schweiz. Diese Leute sind sehr, sehr mobil, die haben sehr große Handlungsareale oder Jagdreviere, könnte man vielleicht sagen, die also halb Süddeutschland zum Teil umfassen. Und überall, wo man also ans Rohmaterial rankommt, hat man das eben mitgenommen. Die guten Pfeilspitzen, die sind halt mit transportiert worden. Und so wandern also dann Materialien aus alpinen Raum, zum Beispiel dann eben auch in unsere Gegend und umgekehrt. Ötzi hatte auch Feuerstein noch mit dabei, ist ja ein jungsteinzeitlicher Mensch, wobei er natürlich schon die Metallverarbeitung mit Kupfer eben auch kannte, aber seine Pfeilspitzen zum Beispiel waren aus Feuerstein. Europaweit sind an die 100 Feuersteinbergwerke bekannt. Steinzeitliche Fundstücke gibt es auch im heutigen Israel, im Irak und in der Türkei. Auch in späteren Jahrtausenden, zum Beispiel in der Bronzezeit um 5000 vor Christus, wurde immer noch Feuerstein benutzt, dann bereits zusammen mit Kupfer, wo früher Knochen oder Holzstücke hergenommen wurden. Um 3000 vor Christus wurden erstmals Glas und Gold zusammen mit Feuerstein verarbeitet. Immer mehr wurde Feuerstein mit aufwendigen Schnitzereien versehen und für Schmuck oder Amulette verwendet. Es gibt in der Jungsteinzeit und dann auch in der Bronzezeit gibt es tatsächlich Schmuckgegenstände aus Feuerstein. Es gibt also eine Art Glücksbringer. Ich denke jetzt da an diese Hühnergötter, die man auf Rügen zum Beispiel finden kann, wo also diese Feuersteinknollen durchlocht sind und so eine Art Ring bilden, denen man also, ja, ich sage mal, glücksbringende Funktionen eben zuspricht. Also sowas gibt es tatsächlich auch. Ab dem 16. Jahrhundert veränderte Feuerstein die Waffen und somit die Kriegstechnik. In Steinschlosswaffen diente Feuerstein als Zündstein. Ein kleiner Feuerstein am Hahn der Waffe schlug nach dem Abzug auf ein Gegenstück aus Stahl. Dabei entstanden Funken, die das Schwarzpulver entzündeten, welches wiederum die Kugel aus dem Lauf schoss. Im heutigen Alltag spielt der Feuerstein kaum noch eine Rolle. Im Straßenbau wird er in pulverisierter Form dem Asphalt beigemischt, damit Straßenbeläge besser reflektieren. In einer medizinischen Nische ist Feuerstein allerdings sehr geschätzt und etabliert. Bei manchen Schönheitsoperationen werden feinste Schnitte mit Feuersteinskalpellen durchgeführt, weil diese besonders präzise schneiden. Ansonsten ist die Freude am Feuerstein eher Archäologen wie Bernd Sorkan vorbehalten, für die ein Feuersteinsplitter ein Fenster in die Vergangenheit darstellt und neben den wissenschaftlichen Erkenntnissen auch Emotionen erzeugen kann. Ganz oft eine ganz große Ehrfurcht. Diese Ehrfurcht davor, so alte Dinge, dass das noch gibt, dass das Menschen in der Hand gehabt haben, dass die das benutzt haben, so ähnlich wie wir heute auch irgendwas benutzen, dass diese Menschen längst verschwunden sind, aber diese Sachen noch da sind und dass man eigentlich aufgrund dieser Sachen das Leben dieser Menschen trotz allem noch irgendwo erschließen kann und ahnen kann und man da den Geist der Zeit einfach noch spürt, dass man das nicht loslässt. Dieser Radiowissen-Podcast stammt von Bernd-Uwe Gutknecht und ist nur einer von vielen weiteren über die Wunder unserer Welt. Regie führte Christiane Klenz, in der Technik war Regina Stärke, es sprachen Caroline Ebner und Stefan Wilkening.